Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Greta Thunberg, die Klimaaktivistin, ist heute 14 Uhr zu Gast im Europaparlament, also in ein bisschen über einer Stunde. Sie wird diskutieren über den Klimaschutz natürlich mit den Europaabgeordneten. Morgen dann ist sie beim Papst. Hier in der Sendung Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel. Frau Sauerbrei, Greta, schreiben manche sozusagen auch mit Blick auf diesen Besuch beim Papst, wird ein bisschen überhöht. Da würde nur noch die Heiligsprechung fehlen. Ja, Greta geht es so wie vielen anderen, auch den deutschen Gesichtern der Bewegung, dass sie sehr stark natürlich in den Vordergrund getreten sind, auch getreten wurden sozusagen, und sich jetzt sehr viel Medienaufmerksamkeit auf sie lenkt und alle versuchen ein Stück von diesem Charisma und diesem Glanz, abzukriegen. Ja. Sogar der Papst, die Kanzlerin, die Grünen, die Umweltorganisationen, alle versuchen so ein bisschen Heiligkeit mitzunehmen. Aber ich weiß nicht, ob man ihr das vorwerfen kann, weil sie ist ja wirklich sehr engagiert für ihre Sache, für den Klimaschutz. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sie sich selber in den Vordergrund stellt und sich selber hochstilisieren würde zu einer Ikone. Ich glaube, es sind eher die medialen Mechanismen, die da wirken, weil wir als Medien natürlich Geschichten lieber entlang von Personen erzählen und weniger entlang einer amorphen Masse von Schülern, so groß sie auch sein mag, sondern es lässt sich eben besser anhand einer Figur erzählen, die vielleicht auch noch ein bisschen interessant ist und was Besonderes an sich hat. Das berühmte Charisma, was man eben auch bei anderen Staatslenkern oder so manchmal zu beobachten glaubt. Und sich dem zu erwehren, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Jetzt hat ein katholischer Bischof, der Bischof Heiner Koch, gesagt, die gegenwärtigen Friedensdemonstrationen würden ihn erinnern ein bisschen an die biblische Szene vom Einzug in Jerusalem. Da sagen die Kommentatoren, das hätte ja fast schon was Blasphemisches, Greta Thunberg mit Jesus zu vergleichen, mit dem Messias. Also ich habe das neulich schon im anderen Zusammenhang geschrieben, im Zusammenhang mit Europa. Ich habe ein großes Problem mit der Sakralisierung von politischen Bewegungen, Prozessen, Personen oder auch Institutionen, weil das Sakrale ist in gewisser Weise unangreifbar und das können wir als Demokratien nicht zulassen, in keiner Hinsicht, auch wenn wir es zunächst mal für was Gutes halten. Wir halten natürlich die meisten Menschen wahrscheinlich diese Bewegung für was Gutes, da engagieren sich Jugendliche für was die Mehrheit der Gesellschaft für richtig hält, das ist der Klimaschutz, aber es muss trotzdem eben immer eine Offenheit da sein, Dinge zu hinterfragen, und wenn etwas sakral wird oder heilig wird, dann wird jede Kritik daran ein Tabubruch oder ein Sakrileg, und das finde ich nicht richtig. Von daher sollte man auch versuchen, sagen, diese Dimension der Interpretation davon fernzuhalten. Und wenn gesagt wird, diese ganze Klimahysterie, das ist ja letztlich eine Ersatzreligion, was antworten Sie da? Das weiß ich nicht. Ich finde, das ist schon, das wäre mir dann auch wieder zu viel. Also natürlich brauchen junge Menschen wahrscheinlich irgendwas, an das sie glauben, für das sie sich engagieren können. Sie sind heute, wie wir wissen, weniger religiös als noch vor einigen Jahrzehnten. Aber ich glaube schon an einfach die ernsthafte politische und auch in der Sache begründete Bewegung, die dahinter steckt. Dafür braucht man jetzt, glaube ich, nicht besonders religiös zu sein, oder da hängen ja auch keine Glaubensfragen mit dran, sondern es geht ja auch um konkrete politische Forderungen, die in Sachen begründet sind. Jetzt gibt's heute in Ihrer Zeitung im Tagesspiegel auf Seite 24 einen großen Artikel über die Fridays for Future Bewegung, gerade auch in Deutschland. Überschrift ist Wachstumsschmerz, und es geht darum, dass es eben in dem Organisationsteam Konflikte gibt, Eifersüchteleien gibt, gerade auch um das deutsche Gesicht. Jetzt habe ich gerade den Namen. Luisa Neubauer. Genau, Luisa Neubauer, die eben auch viel auftritt in den Talkshows. Und dass sie ja anscheinend sich viel Aufmerksamkeit wünscht und die auch bekommt, und dass da Eifersucht dann besteht. Ist das eigentlich ganz normal, dass, wenn so eine neue Bewegung entsteht, dass dann auch solche Konflikte auftreten? Ja, ich glaube auch, deswegen haben wir auch Wachstumsschmerz drüber geschrieben, weil diese neue Bewegung natürlich also als sich als Grassroots-Bewegung versteht. Mhm. Das heißt, sie versteht sich als basisdemokratisch, als eine Bewegung, die sozusagen ohne die Steuerung von oben, ohne das Eingreifen anderer Institutionen, Parteien, Kampagnen, Organisationen auskommt. Und dadurch ergibt sich natürlich auch so eine besondere Legitimität. Also das ist wirklich was die Menschen wollen, unabhängig von politischer Beeinflussung, von politischer Organisationskraft auch. Und ich glaube, viele an der Basis haben jetzt das Gefühl, dass ihnen das so ein bisschen verloren geht, wenn eben so ein Gesicht zur Ikone wird. Aber ich glaube, auch Frau Neubauer unterliegt eben diesen medialen Mechanismen. Also dass sich die Medien natürlich auf diejenigen Figuren stürzen, die besonders gut formulieren können zum Beispiel, die gut öffentlich sprechen können. Und auch da würde ich sagen, sich dem zu erwehren, ist schwierig. Wobei man natürlich jetzt in den Chatprotokollen, die meiner Kollegin Ann-Kathrin Hipp vorliegen, auch sieht, dass sie sich natürlich auch nicht gerade mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Aber warum auch? Also sie will das erreichen, das meiste rausholen für diese Bewegung und glaubt eben, das eben auch als Person am besten tun zu können. Und ich meine, man braucht ja die Führungsfiguren und die Gesichter, wenn man etwas erreichen will. Ja, also man kann natürlich drüber nachdenken, darüber diskutiert ja auch jede Partei, also ob man das ein bisschen diverser gestalten kann. Und also ob man ein Führungsteam aufstellt. Ein Führungsteam hat, wo auch wirklich alle sichtbar sind. Mhm. Das ist ja auch die Forderung, die jetzt innerhalb dieser Bewegung aufzukommen scheint oder die Kritik. Aber natürlich funktioniert das mit den Ikonen auch sehr gut. Das sehen wir ja auch bei Greta Thunberg. Anna Sauerbrei, hier zu Gast vom Tagesspiegel.